Auch so eine Art Jahresrückblick. Mhm. Die Podcaster halt ebenfalls. 2019 Wrapped for Podcasters. Und das können wir nämlich dann auch gleich mal uns zusammen anschauen. 2019. So. Es war ein großartiges Jahr. Entdecke deinen Podcast-Jahresrückblick 2019. Da klicke ich mal auf Lass uns loslegen. Ob bei das Schaum, also beim Schaumbad-Podcast auch steht, es war ein großartiges Jahr. Wenn die sich das reinziehen von sich. Es war ein Punkt, großartiges Jahr. Es war ein Jahr. Ja. Kalatsch. Das war dein Anfang. Nee, war eigentlich nicht mein Anfang. Okay. Aber trotzdem, hallo. War ein guter Anfang. Hallo, willkommen zum Schaumbad-Podcast im Jahr 2020. Mir ist aufgefallen, das ist unser viertes Jahr als Podcast. Das vierte Jahr? Ja, damit sind wir eigentlich ein alter Player. Und also im Vergleich zu anderen Podcasts. Ten. Ist das der Plural? Podcasts 10? Ja, ich glaube schon. Ja. Es war der erste Monat, so transparent sind wir, der erste Monat, in dem wir keinen Podcast aufgenommen haben. Seit 4 Jahren. Wir haben uns einen Moment zum Verschnaufen genommen, weil wir uns zu Hause eingesperrt hatten und uns auch nicht sehen wollten wegen des Coronaviruses. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Genau. Ach, deswegen. Ja. Ich dachte, du magst mich nicht mehr, aber so ist es ja beruhigend. War ein bisschen intransparent von mir auch geschrieben tatsächlich. Kann nicht raus. Nur weil ich in Bhutan war jetzt über Weihnachten. Ja, das war ein Grund. Und okay. Ich hatte auch Angst, mich mit der spanischen Grippe infiziert zu haben, weil ich ja auf Gran Canaria war. Ja, du bist auch so ein Verschwörungstheoretiker, der glaubt, dass das Virus wahr ist, oder? Ja, es gibt ja zwei Arten von Verschwörungstheoretikern. Einer, der glaubt, dass der Virus viel, viel schlimmer ist und von der Pharmaindustrie gemacht wurde. Und dann gibt es die Seite der Verschwörungstheoretiker, die einfach nicht an diesen Virus glaubt. Also, ja, genau. Welche Seite bist du? Ich glaube nicht an den Virus. Du glaubst nicht an den Virus. Ich bin so jemand, das hat die Pharmaindustrie extra auf so einer bist du, jetzt. Ja, genau. Das passt also, zu dir, das hätte ich auch von dir erwartet. Hallo zum Podcast. Euer Durchblick, die Leute, die Fakten haben. Wir wissen nur nicht, für welche Seite, deswegen sind wir immer auf beiden Extremen der Verschwörungstheorien. Genau, wir diskutieren das einfach aus. Genau. Also ich finde es immer besser zu behaupten, dass es Sachen nicht gibt. So wie die Sonne. Ja, gibt's nicht. Ist auch wesentlich einfacher in der Diskussion. Genau, weil, existiert einfach nicht. Genau. Punkt. Dein Beweis ist falsch. Bring mir einen besseren. Ich würde ja dran glauben, aber beweis mir doch erstmal richtig. Ja. Das ist eine sehr einfache Position auch als Verschwörungstheoretiker, finde ich gut. Cool. Aber ja. Wollten wir nicht sogar mal einen Verschwörungstheorie-Podcast machen, damit wir ein bisschen Kohle scheffeln können? Nee, wollten wir nie. Okay. Nee. Ach, der heißt anders. Das war dein anderer rechtsradikaler Freund. Nee, irgendwas mit Krieg oder so. Irgend so ein Podcast, die wahrscheinlich ein großartiges Jahr letztes Jahr hatten. Hatten die ein großartiges Jahr? Ich glaube, die hatten ein großartiges Jahr. Wir hatten nur ein Jahr. Wir hatten ein Jahr, aber wir sind auch im vierten Jahr. Dann hat man nur noch Jahre. Im vierten Jahr der Beziehung kann nicht mehr alles großartig sein. Da hat man schon alles. Wir hatten unsere großen Folgen 2016 und 2017, wo viele Podcasts noch gar nicht existiert haben, uns vielleicht auch überholt haben. Aber wir haben auch den längeren Atem, glaube ich. Also als alle. Auch als hier dieser Podcast von Benjamin von Stuttgart-Barre. Ich schau dich an. Keine Ahnung warum. Aber der hat letztes Jahr erst gestartet zum Beispiel. Ja. Und wir werden noch da sein, wenn nur noch Fest und Flauschig und das Schaumbad auf dem Markt sind, weil keiner mehr Podcasts hört. Ja, genau. Und wir hören nicht auf. Genau. Also eine Beziehung besteht ja nach 4 Jahren aus 80% Gewohnheit. Genau. 20%, 15% Liebe und 900% Feigheit. Ja, und 5% Alkohol. Und die haben wir ja auch immer im Podcast. Ja, mindestens. Ich habe nur 4,7% Lambsbräu-Zisch. Warte mal. Ich trinke ja gleich. Wo hast du denn so schnell gelesen? Bin ich blind? Ich habe sehr gute Augen. Nee, wo ist er denn vermerkt, bitte? Da in der Mitte, so quer, auf der Rückseite. Auf der Rückseite. Ach, da, also aber nicht sonderlich gut lesbar, weil quer ist. Ah, guck mal hier, Lamsbräu macht auch, weil es gibt ja so viele Esoteriker auch unter den, es gibt ja im Biosektor, gibt es ja auch wahnsinnig viele Verschwörungstheoretiker, auch die in Biomärkten kaufen. Und das habe ich schon oft gesehen, gerade bei Bioprodukten, und Lamsbräu ist ja so ein Bio-Edelpilz. Guck mal, der QR-Code, da haben sie ein kleines Lamm drüber gemacht. QR-Code? Ja, schau mal den QR-Code, da ist ein kleines Lamm reingemalt. Ach, der Barcode. Der Barcode, genau. Barcode, ja. QR-Code. Und gibt es tatsächlich Verschwörungstheoretiker, die glauben, wenn der Barcode nicht zerstört wurde durch irgendein Symbol, dann ist das auch so eine Möglichkeit, dich abzuhören oder sonst irgendwas. Oder der hat ganz schlechte Energie. Ach, deswegen so haben Biomarken häufig einen Barcode. Das ist gar kein Scheiß. Nee, das ist kein Scheiß. Das ist wirklich, okay, cool. Also diese Verschwörungstheorie existiert wirklich, dass der Barcode negative Energie verstrahlt. Und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber wenn du so ein totaler Esoteriker bist, dann ist es halt einfach, weil das ein sehr technischer Code ist, der ja kapitalistisch aufgeladen auch ist und von Maschinen ausgelesen werden kann, strahlt auch dieser Druck und deswegen muss man den zerstören. Sehr gerade Linien, genau. Das ist ja auch total natürlich. Genau, und deswegen ist bei Lamsbräu tatsächlich ein kleines Lamm. Und muss man darauf achten, weil alles, was du so im Bio-Supermarkt, Bio-Sektor kaufst, das sehr häufig der Barcode zerstört. Wahnsinn. Und ich habe auch schon, das war ja auch so ein Trend der 90er Jahre, dass Leute sich Barcodes von ihrer Lieblings-CD zum Beispiel tätowieren lassen haben. Ja. Die sind heute alle drogensüchtig oder tot. Wahrscheinlich. Ja, ja. Also ich kenne zwei. Alle tot. Die alle sind beide. Drogensüchtig und tot. Also tote Drogensüchtige. Tote Drogensüchtige. Wie funktioniert das, tot Drogen zu nehmen? Du kriegst einfach ein bisschen Crystal mit in den Sarg. Also ein bisschen, so 3 Kilo. Und dann kannst du noch ein bisschen weiter durchziehen. Ah, okay. Cool, ja. Cool. Der Tod war auch vor der Drogensucht da tatsächlich. Also der QR-Code hatte, wieso sage ich mal QR-Code? Der Barcode hat die Person erstmal verseucht und kaputt gemacht und getötet und dann kam die Drogensucht. Und deswegen muss man da auch aufpassen, deswegen kaufe ich nur Lamsbräu, weil die den Barcode zerstört. Dass du nicht drogensüchtig wirst. Genau. Ich sehe auch gerade da die Bitburger Flasche stehen, die hat zum Beispiel einen astreinen, sauberen. Den kann man richtig schön wegpiepsen auf der Kasse. Ja. Piep, piep. Ich habe mal gehört, QR-Codes werden gar nicht, also 99% aller QR-Code-Scans sind derjenige, der den QR-Code erstellt hat, um zu testen, ob er funktioniert. Ja, wie häufig scannst du QR-Codes? Noch nie. Ich habe einmal einen QR-Code, glaube ich, gescannt. Ich noch nie. Als er neu war und ich die App runtergeladen habe, um QR-Codes scannen zu können, dann habe ich einmal den QR-Code gescannt und habe gedacht, ja super, ich kann auch Google benutzen. Also ich finde, der Trend kam, wann kam QR-Codes so vor 6, 7 Jahren oder so? Mit Smartphones, oder? Ja, so. Aber 2010er früher. Ich meine, diese App öffnen, Foto machen, diesen QR-Code abscannen, ist halt, wenn ich bei Google den Begriff eingebe, bin ich ja auch schon auf der Homepage. Ja, also, genau. Das Problem ist, dass man eine App braucht. Also, ich weiß nicht, bei modernen Telefonen vielleicht ist das schon implementiert. Aber ich wollte es einmal machen. Und dann habe ich mit meiner Kamera das so vorgehalten und stand dran wie ein Trottel. Und keiner hat... es ist nichts passiert. Ich so einfach ein paar Millennials haben dich ausgelacht, die sind einfach in die Ecke. Ich habe einfach nur ein Foto von einem QR-Code gemacht. Cool. Aber vielleicht kannst du den 20 Jahren nochmal scannen. Ja, habe ich mir direkt tätowiert auch. Ja. Zum Tätowierer gegangen. Deswegen siehst du so todkrank aus. Ich glaube, seitdem hast du den QR-Code denn wenigstens mit einem kleinen Lammbildchen zerstört oder so? Nein. Ich bin jetzt drogenabhängig. Verrückt. Ja. Cool. Das war eigentlich gar kein Thema, was ich heute besprechen wollte. Ist mir aber dann aufgefallen. Ist doch schön. Wir lassen uns mal Gott wieder treiben. Gott sei Dank. Ja? Lassen wir uns treiben. Genau, sonst wäre nämlich auch alles politisch gewesen. Wird es politisch? Nee, ich habe eigentlich gar nichts Politisches. Tagespolitisch. Ich habe aber tatsächlich nur aufgeschrieben gehabt, dass wir im Jahr 4 sind, weil ich tatsächlich... Jahr 4? Nach S? Nach Vorschaumbad. Ja. Do you remember the time before Schaumbad? Nee, tatsächlich nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Und ich glaube, sie war sehr grau. Sehr, ja, das war eine düstere, beschissene Zeit. Ja, absolut. Ein guter Kumpel von mir hatte tatsächlich mal eine Freundin, eine Lebenspartnerin, die tatsächlich dachte, die Welt wäre früher schwarz-weiß gewesen wegen der Filme. Nee. Und die war sonst nicht... Also, nicht komplett verblödet. Sie war nicht komplett verblödet, aber sie dachte tatsächlich, die Farbe ist erst später gekommen. Und haben die dann auch schon Farbfilme benutzt? Aber es war halt alles schwarz-weiß früher? Ja, irgendwie war also ihr... Also sind die Filme einfach auch zu Farbfilmen geworden. Also ich glaube, ihr war schon bewusst, dass das auch so eine kognitive Verzerrung ist bei ihr. Aber sie, wenn sie an die Vergangenheit gedacht hat, hat sie sich die immer als schwarz-weiß vorgestellt. Hat sie auch schon, wie alt ist sie? Also hat sie schon selber also in der schwarz-weiß-Zeit gelebt? Das ist jetzt schon 10 Jahre her, also war die da Mitte 20. Okay, also sie wurde aber, sie ist so irgendwann in den 80ern geboren, als es schon Farbfernsehen gab und Farbfotos und so weiter. Okay. Und also so Nina Hagen eindrücklich gewarnt hat, dass Michael an den Farbfilm denken soll. Ja, okay, also der Song kam schon raus. Genau. Das war, glaube ich, auch die Wende. Da war die Wende zum Farbbild und Farbfernsehen, als Nina Hagen den Song rausgebracht hat. Genau, und dann, da wurde die Welt dann auch bunt. Mein Michael. Mein Michael. Genau, und ab da haben Leute erst geglaubt, wie schön es war. Das ist ein geiler Song. Das ist wirklich ein geiler Song. Wirklich ein guter Song. Ich habe Lust, ich singe ihn gerade in meinem Kopf und freue mich drüber. Hätten wir jetzt eine Playlist, würden wir ihn da drauf packen. Aber Leute können ja auch so einfach ihr Handy jetzt machen gerade alle drücken auf Pause. Genau, und drückt Pause, hört den Song und kommt in 3 Wochen wieder. Wir warten so lang. Genau. Müssen wir jetzt den ganzen Song warten? Nee, die haben jetzt 3 Wochen. Genau, 3 Wochen. Drei Wochen. Ja, cool. Dann würde ich, glaube ich, nochmal an den Kühlschrank gehen, wenn wir jetzt 3 Wochen warten. Ja, nee, lass uns doch weiter quatschen. Die haben doch bestimmt Pause gedrückt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe tatsächlich ein Thema, weil heute der Tag der Tage ist. Ist heute der Tag der Tage? Heute ist der Tag der Tage. Also wir nehmen ja, wir sind ja total transparent, heute am Samstag auf und die Folge ist wahrscheinlich Sonntag wieder online. Genau. Aber heute ist der Tag ohne England in der EU zum ersten Mal, auch wenn sich noch nichts geändert hat. Ich dachte, du meinst den 1. Februar. Nee, der Februar, Brexit, Februar. Der ja, und die Engländer feiern das immer am 1. Februar. Und der ganze Brexit war ein großer Februar-Witz. Und im April alle auf Kontinentaleuropa. Was? Die out haben of die season, Tradition. April's Fool. Aber ich hab mir gedacht, wir könnten spontan, und ich habe mir tatsächlich auch fast nichts aufgeschrieben, nicht dieses Briten-Bashing machen, sondern einfach sagen, was wir an England denn schätzen und was wir vielleicht auch verlieren, aber darum muss es gar nicht gehen, sondern was wir an den Briten denn auch schätzen. Was wir an den Briten schätzen. Genau. Ich habe nämlich schon mal aufgeschrieben, den Humor tatsächlich von Monty Python bis zu Ricky Gervais. Oder auch End of the Fucking World. Javon. Ich finde, die Briten haben wahnsinnig guten Humor. Kann man einfach so stehen lassen. Ja, die haben sehr gute Filme gemacht. Sehr viele. Reden wir jetzt wirklich ernsthaft? Wir reden ernsthaft, okay. Genau. Oder findest du den britischen Humor scheiße? Doch, nein. Nein, also fantastisch. Die Briten haben guten Humor. Popkulturell abgeliefert in den letzten 100 Jahren, 50 Jahren. Seit wann gibt es Popkultur? Seit es Popkultur gibt, waren die Briten auf jeden Fall immer dabei. Genau, also Filme, aber auch Musik muss man. Musik, denk mal an, wie viele große Bands daher kommen. Ja. Und auch immer streitbare Bands. Man kann von Oasis halten, was man will zum Beispiel, aber sie machen auch eine gute Show nebenher mit dem Bruderswist. Ja, und die sind ja handwerklich gute Lieder, sag ich als Musiker. Ja. Ja, also die, wie das C anschlägt und das Dur. Ja, also, da bin ich schon beeindruckt von Liam. Vor allen Dingen E-Moll ist seine große Stärke. Ja. E-Moll, da kriege ich richtig Gänsehaut. Nur wenn ich dran denke. Guck mal meine Arme. Oh ja, da ist die E-Moll-Gänsehaut. Ja. Nee, deswegen meinte ich das vollkommen ernst, ja. Ja, aber was wir auch gut gemacht haben, ist uns fällt noch was ein. Wir schneiden hier einfach und dann. Du hast nichts auf der Liste noch für England. Wir haben doch jetzt Musik, Filme. Ich finde die Pubkultur sehr gut, wenn man mal in England im Pub war. Also auch sehr lustig. Guinness zum Beispiel. Ich liebe Guinness. Wir reden ja über Butter. UK, weil wir verlieren ja auch UK, Scotch Whisky. Aber die kommen ja bald zurück, die Schotten. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich mag tatsächlich den Humor von Briten im Pub. Ich habe mich da mal immer als fucking Crowd vorgestellt. Und habe jeden Briten Tommy genannt. Und da fanden die wahnsinnig lustig. Ja, das glaube ich. Ja. Deswegen, also ich hatte schon sehr gute Abende, auch weil ich auch dienstlich schon in London unterwegs war. Und tatsächlich nicht mit Freunden da rumgezogen bin, sondern entweder mit 1, 2 Kollegen oder so. Aber, mit einem reingesteckten Hemd bist du da rumgelaufen? Nee. Ja, doch, komm. Nee, auch der Brite macht ja vor dem Pub dann sein Hemd raus. Und die sind ja auch, die können sich ja auch schick anziehen. Das kennt man in den Urlaubsorten ja nicht, aber in London sehen sie dann schicker aus. Nein, du kannst dann leger, da ist ja auch der Blue-Collar-Worker neben dem Weißkragen im Pub am Trinken. Mhm. Aber im Pub sind sie alle sehr egalitär, deswegen mag ich britische Pubs. Okay, ich glaube, wir hatten das auch schon mal besprochen. Das fällt mir gerade ein. Kann sein. Dass, nein, nicht das, worauf ich jetzt hinaus will. Okay. Das hatten wir schon besprochen. Dass es auch eine Form von Rassismus ist, ein Land über den Klee zu loben. Und die Leute. Ach so, ja, schon. Und die Leute. Ja, aber das ist ja, also heute war meine Motivation ja nicht diese, sondern ja, einfach mal ein freundliches Goodbye auch. Weißt du, man darf ja auch mal vermissen. Ja. Das ist ja auch ein großer Teil der Leute, total, die ein Tränchen heute im Auge haben. Deswegen wollte ich ihnen einfach mal. Und die Leute vor allem. Nett Tschüss sagen einfach. Vom dummen Briten bis zum schlauen Briten und dem Briten, der dich im Urlaub schon mal zu Tode genervt hat. Einfach mal. Es gibt auch schöne Seiten. Wenn man über hässliche Seiten anfängt, klar. Ja. Ich denke aber auch an unsere Werbekunden, weil wir haben Potato Pool. Absolut. Um Briten an Europäerinnen zu vermitteln. Genau, dass die wieder einen EU-Pass kriegen. Genau. Das ist wir haben Rent a Brit. Wir haben sehr viele Briten auf unserer Gehaltsliste, die von Kontinentaleuropäern gebucht werden, um ihr Leben zu kommentieren. Absolut. Deswegen müssen wir auch aus geschäftlichen Gründen. Ich meine, keiner bei Mercedes-Benz oder BMW ist China-Fan, aber sie tun immer so. Ja, du musst da kapitalistischer denken. Wir sind ja absolute Profiteure mit unserem Startup von dem Brexit. Genau. Kriegsgewinnler? Nee, Opportunisten. Opportunitäts. Profiteure. Profitoire. Ja, da können wir uns auch so einen sozialen Anstrich geben, so nicht Social Entrepreneur, sondern wir sind einfach Politik-Profiteur. Profiteur de Politik. Profiteur de Politik. Oui. Also, unsere britischen Freunde, wenn ihr noch einen Pass wollt, ob Frau oder Mann, unser Potato Pool hat einen riesen Haufen an deutschen Heiratswilligen. Wir decken die kompletten Gender-Dimensionen ab. Egal, wen ihr heiraten wollt, bei uns könnt ihr sie heiraten. MWD. Und damit bekommt ihr einen europäischen Pass. Ja. Potatopool.eu. Also richtig anlaufen wird es, glaube ich, dann erst, wann? Irgendwie 1. Januar 22? 1. Januar 21 tatsächlich. Ja. Okay. Gibt nur noch 11 Monate Zeit für Boris Johnson. Aber das ist ja ein kompetenter junger Mann. Der wird jetzt schon rocken. Ja, wie alt ist der? 25 oder 25. So? Der macht das noch 60 Jahre, oder? Ja. Also wenn du ihn Kratzil auf dem Fahrrad einmal fahren gesehen hast, dann weißt du, der Typ fährt auch noch Iron Man rein. Das war tatsächlich die letzte Erektion, die ich hatte, als ich das gesehen habe. Wie er Fahrrad gefahren ist. Ja. Seitdem hatte ich keine mehr. Guck dir mal Donald Trump beim Golfen an. Das ist auch pure Erotik. Oh, das muss ich mal gucken. Ja. Genau. Das ist schön. Ja, England, ich bin da gerne, weil, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie ganz nett da, um das noch mal kurz abzuschließen. Und danke, dass es euch gibt. Und ihr habt eine ganz tolle Luftwaffe. Die Royal Air Force. Abgekürzt tatsächlich RAF. RAF, ja. Die Rote Air Force Fraktion. Nee, Royal Air Force. Ja, schon klar. Apropos schön, dass ich dann Großbritannien nochmal die Erklärung bringen. Die Royal Air Force. Sonst hätte ich nicht gecheckt. Abgekürzt, ja. Schön. Royal Force Air. Ja. Weißt du, welchen Titel das Staatsoberhaupt der Isle of Man trägt? Isle of Man, das ist ja nicht UK, doch irgendwie schon UK, aber es ist ein eigenes Land. Ja. Weißt du, welchen Titel das Staatsoberhaupt trägt? Wahrscheinlich Queen, weil bei allem Britischen ist ja erstmal Staatsoberhaupt die Queen. Ja. Ha. Nee, Lord of Man. Und weil es Staatsoberhaupt ist die Queen. So geil. Und das Geile ist mit Doppel-N auch. Lord of Man. Also ja. Lord of Man, ja. Aber auch also schön, dass also Lord. Die Queen gibt es keine weibliche Form von Lord. Nee, stimmt, Lord muss man auch gar nicht. Nee, mal ist ja, im Britischen ist ja. Ist ja genderneutral, die Sprache. Ja, naja, es gibt. Obwohl Lord Duke und Her Majesty. Queen und King. Ja. Naja, diese Engländer. Schreibt uns doch mal in die Kommis. Wir haben ja mal eine Kommis-Section, was die weibliche Entsprechung von Lord ist. Weil der kleine Lord sucht seine Frau. Gibt's heute einen, oder? Ach, keine Ahnung. Die muss er jetzt im Kaufhaus aufrufen. Duchess heißt doch Duke und Duchess. Oder? Irgendwie so. Das, der Duke, wenn er Schach spielt. Duke plays Duchess. Mm. Ja. Der, irgendwas mit Rapper wollte ich jetzt noch, aber. Duchess baut euch selber zusammen. Duchess wäre ein guter Rapper-Name eigentlich. Duchess. Ja, wenn er ein Feature mit Eminem zum Beispiel hätte. Eminem and Duchess. Featuring Duchess. Duchess. Gar nicht schlecht, ja. The King of Q3 oder King of C2. Gibt's eigentlich ganz anderes Thema. Ja. Naja, passt eigentlich auch ganz gut zu England. Genozid. Oh Gott. gibt's irgendeinen Begriff, der für die ganze Welt zählt? Also du nicht Genozid von einem Volk, sondern der ganzen Menschheit? Wenn die Menschheit sich... Ja, wer löscht sie denn dann aus? Was weiß ich? Aliens. Da müsste man eigentlich Roland Emmerich fragen, der Independence Day gemacht hat, weil da ist ja das Ziel der Alien-Rasse tatsächlich der Human-Genozid sozusagen. Okay. Oder allen... Anthropozid. Meinst du allen Lebens... Anthropozid wäre wahrscheinlich... Klingt cool, oder? Anthropozid ist aber einfach die... Anthropozän ist auf jeden Fall die Zeit, wo der Mensch... die Natur angefangen hat. Was zu heißt bezwingen. Denn Anthropo? Bitte menschengemacht, sozusagen. Menschengemacht. Ja. Anthroposophologie. Na gut, Anthropozid, das nehmen wir. Anthropozid, ja. Genau. Ja, dann müssen wir echt nochmal, hat Roland Emmerich überhaupt Independence Day gemacht? Hat er WhatsApp? Roland Emmerich? Ja, was denkst du? Ich glaube, Roland Lebt Emmerich... Ich glaube, Roland Emmerich lebt noch, oder? Weil neulich habe ich mal so einen klassischen Regisseur, so einer der Großen, gegoogelt und gedacht, ja, der macht ja noch Filme. Ja. Habe ich gesehen, der ist seit 10 Jahren tot. Okay. Werner Herzog. Nee, ein Deutscher, aber groß. Uwe Boll. Nein, nein. Der hat zum Beispiel gemacht den einen Film mit... Roland Emmerich. Ja, vielleicht Roland ja. Emmerich. Ja, Hans-Werner Herzog war der immer so geil englisches Deutsch gesprochen hat. So ähnlich wie Italiener das gerne machen, wenn sie Englisch sprechen, dass sie alles noch so aussprechen, wie der Italiener halt Wörter ausspricht. Ja, der ist ja berühmt. Genau. Der ist auch in einer Rick and Morty-Folge, hat der einen Gastauftritt als... Of course he is. I don't believe in the sun. Ah ja, super, ja. Ja. Das ist Werner Herzog. Werner Herzog, Deutsch-Englisch reden hören ist... eine sehr ästhetische Nummer auch, finde ich. Aber ist der Regisseur, ist Schauspieler, oder? Und nee, der ist Regisseur, glaube ich, oder? Werner Herzog ist kein Regisseur. Ach, der hat bestimmt auch mal Regie geführt. Ja. Wer was auf sich hält, hält Regie. Ja, hat Kinski eigentlich mal Regie gemacht? Bestimmt, ja. Stell mal vor, du bist Schauspieler und musst unter Kinski einen Film spielen. Ja, ich glaube, das ist immer scheiße. Ich glaube, Kinski war nie Regisseur. Welcher Produzent hätte ihn denn als Regisseur da drauf gesetzt, so? Man weiß auch, am zweiten Tag verbrennt er alles Filmmaterial, fängt wieder von vorne an, hat einen von den Schauspielern verhauen. Ja, ja. Keine Ahnung, das kann man ja kurz Hättest googeln. Hättest du Kinski einfach. Geld gegeben, um einen Film zu drehen? Klar. Klar. Ich habe viel zu viel davon. Ja, stimmt. Und dem kann ich was... Lebt Kinski noch? Nee, nein, der ist lange tot. Ja. Wäre schön, wenn er noch leben würde. Ich glaube, ein Teil seines Geistes ist tatsächlich in Ben Becker reingeschlüpft. Der ist ja seitdem Kinski tot ist, ist Ben Becker leicht verrückt. Am gleichen Tag. Ich glaube, am gleichen Tag ist er leicht verrückt geworden und hat... Er hat ja manchmal so Kinski-hafte Anfälle. Glaubst du, der hat auch seine Hand gehalten, als er gestorben ist? Woran ist Kinski gestorben? Weiß ich nicht. An Wut. An Wut. Herzinfarkt. Als Kinski an Wut gestorben ist, das war aber in den USA, saß Ben Becker an einer Hotelbar in Monnem oder so. Irgendwo, wo sonst? Ja, irgendwo da. Also irgendwo im Rhein-Main-Gebiet auf jeden Fall. Rhein-Neckar-Main-Gebiet. Rhein-Main-Neckar. Ja, irgendwo, irgendwo da die Nedi-Ecke, so Monnem oder Frankfurt. Vielleicht war er auch in Darmstadt einfach Mainz. Oder so. Rüsselsheim. Oder er ist von Siegen nach Heilbronn. Nee, Ben Becker saß in Rüsselsheim in einer Hotelbar und dann auf einmal ist der halbe Geist von Kinski in ihn reingefahren. Deswegen ist er seitdem ein bisschen auch leicht verrückt. Ja, kann gut sein, ne? Genau. Nee, ist mir gerade eingefallen, ich kannte mal ein Paar, das war Fernbeziehung. Einer hat in Heilbronn gewohnt, also er hat in Heilbronn gewohnt und sie in Siegen in Westfalen. Ja. Und wir haben es immer die Nazi-Fernbeziehung genannt. Wegen Heil und Bronn. Heil, ja. Ach, Sieg stimmt. Und ja. Heilbronn. Das fasst so schön wie das Verdauungsdreieck, weil ich ja gerne mal. Ja, ja, genau, genau. Ja. Die Nazi-Achse ja. Versus Verdauungsdreieck. Das schießt so durch. Oder so. Verdauungsdreieck, ja, sagen wir mal, das entlang der Nazi-Achse wird es auch immer beschissener. Ja, genau. So genau. Ungefähr, also Verdauungsdreieck. Und Siegen, ich glaube, Siegen ist eine schöne Stadt, oder? Ich war noch nie in Siegen. Ich auch nicht, aber ich bin mal vorbeigefahren dran und dachte, ja, das ist hier das Siegerland. Das ist einfach schön. Sieht ein bisschen aus wie die Vogesen. Ah, okay. So stelle ich mir die Vogesen vor. Ich dachte so wie Mittelerde oder so. Nein, nein, Vogesen. Ich stelle mir bei Siegen irgendwie so viele kleine Elfen und Hobbits vor, die... Siegen? Ja, irgendwie. So, wenn du sagst, es ist ein sehr schönes Land, habe ich sofort dieses Bild. Das Siegerland, ich glaube, das ist ein Wort. Wie ja, das Siegerland, ja. Und das Kalkleberland. Ja, wie Gandalf, der Graue, da irgendwie mit seiner Kutsche gerade ins Siegerland reinfährt. Irgendwie. Siegerland. Das Auenland liegt halt direkt neben dem Siegerland. Das sind halt die coolen Hobbits irgendwie im Siegerland. Die allercoolsten. Ja. Die halt auch keinen Bock haben, weil die haben schon mal gewonnen und sagen dann so, Frodo, mach du den. Die Hobbits haben gewonnen? Ja, im Prinzip. Ja, nicht bis Ende verraten. Vielleicht hat irgendjemand Herr der Ringe noch nicht gesehen. Ja, gut. Ja. Ja, ist kein bekannter Film, ja. Ja. Das ist genauso... Ach, vielleicht sollten wir uns zum Ziel machen, immer einen Film, den man längst gesehen haben muss und wenn man hart den bis jetzt spoilern. Nicht gesehen hat, tatsächlich einfach hart zu spoilern, wie der große Klassiker. Aber wer da den Spoiler noch nicht mitbekommen hat, ist auch schon selbst schuld, weil der Witz war auch schon in Scrubs. Bruce Willis ist schon am Anfang von The Sixth Sense tot. Yeah. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, achtet mal drauf, Bruce Willis ist von Anfang an tot. Aber für manche ist das jetzt wirklich scheiße. Ja. Also ich hab deutlich den zweiten Star Wars. Da kommt raus, dass der mit dem schwarzen Anzug, Darth Vader, der Vater von Lord Skywalker. Lord Hämchen, ich kenne ja nur Spaceballs. Aber dir ist bestimmt bekannt, dieses Ding, Luke, ich bin dein Vater. Ja. Und also mein beschissener Kopf ist beschissen explodiert, als ich das erste Mal gehört habe. Okay. What the fuck? Der krasse Bösewicht ist der Vater von Luke Skywalker. Ich kann es nicht fassen. Okay. Aber das war ein geiler Moment. Der wird auch ständig gespoilert, oder? Luke, ich bin dein Vater, wird doch... Und er sagt da doch ganz so in diesem Film, gell? Also er sagt nicht, Luke, ich bin dein Vater. Also diesen... Ich glaube, das ist nämlich so eine Urban Legend. Ich glaube, er sagt nur, ich bin dein Vater. Ja, und er sagt nicht, Luke, ich bin dein Vater. Das war nämlich, glaube ich, hier der Vater von Luke Mockridge. Keine Ahnung, der alte Mann aus der Lindenstraße. Das ist, stimmt, Luke Mockridges Eltern sind auch Schauspieler oder genau, bekannt gewesen. Ja. Und der hat nämlich schon mal gesagt, Luke, ich bin dein Vater. Weil der ist ja auch... Ja, das ist witzig. Ja, die sind ja... Aber dafür ist Luke Mockridge ja auch sehr bekannt, dass er witzig ist. Er hat einen super guten Humor. Also auf meiner Top-3-Liste ist tatsächlich... Peter hat sich nur kurz einen Bitburger Prängel geholt. Entschuldigung. Ich dachte, nee, das kann man auch mal untergehen lassen. Ja, Entschuldigung, ich habe auch auf die Uhr geguckt. Ich muss auch gleich mal auf Toilette, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Luke Mockridge ist bei mir ganz vorne in der Liste, neben Bülent Ceylan und Olli Pocher. Das ist für mich der intelligenteste Humor aus Deutschland. Ja? Ja. Also ich finde Mario Barth besser, aber das ist ja jetzt auch ausgenudelt, dass Mario Barth nicht witzig ist. Ja, ist die Frage, wenn es jetzt noch so weitergeht, wird Mario Barth vielleicht irgendwann mal so lustig, dass man ihn wieder lustig findet? Vielleicht, ja. Ja, weil es so antiquierter Humor ist. Weißt du, Fips Asmussen war auch immer scheiße. Stimmt, ja. Und irgendwann hat er so ein kurzes Hoch gehabt, weil die Leute gedacht haben, oh krass, der macht das immer noch. Ja, also das ist halt so dieser Punkt. Oder auch bei Otto Walkes. Halt, ja. Otto Walkes war Kult, dann wurde er zum Blödelbaden. Dann haben alle gesagt, oh Gott, bleibt mir mit diesem alten Humor weg und mittlerweile ist er auch wieder halb Kult, obwohl er jetzt wohl einen Flop mit Edeka bei der Kampagne hatte, weil er da Bauern beleidigt hat. Habe ich aber nur so halb bei Leute heute gesehen. Oder okay. So. Meine Hauptinformationsquelle ist ja Leute heute auf dem ZDF. Ist Hitler ja auch ähnlich. Der ist ja jetzt auch wieder cool und Kult. In manchen Parteikreisen ja. Ja. Und ich finde ihn geil. Ja. Also manche Leute denken wahrscheinlich sogar, du findest ihn geil. Ja, wahrscheinlich einige, ja. Ja. Ja. Ich sag halt gern seinen Namen. Ja. Guter Klang. Hitler. Ja, und ich habe auch tatsächlich in der Namensliste gelesen, dass der Name Adolf tatsächlich wenn Jugendliche befragt werden, nicht mehr so negativ besetzt ist, wie er bei den Generationen bis 90 war. Echt? Ja. Okay. Also die, es gibt Kids, die dann nicht mehr direkt an Hitler denken. Also die denken nicht an den? Oder genau. Ist er nicht also nicht, dass besetzt, die, nicht die erste cool Assoziationskette finden. Ist nicht Hitler, sondern Adi Hütter vom Eintracht Frankfurt. Ich weiß es nicht. So genau wurde das nicht rezipiert. Die meisten Jugendlichen sind ja auch Eintracht Frankfurt-Fans. Jetzt sind sehr viele Jugendliche Eintracht Frankfurt-Fans. Weil ja auch wegen Luke Mockridge. Kommt der aus Frankfurt? Nö, glaub nicht. Ich weiß nicht, wo Luke Rick, ich glaube, der ist auch kein Frankfurt-Fan. Ich bin neulich nach Frankfurt gefahren mit dem Auto, mobil. Okay. Und das war wirklich beeindruckend. Ich wollte aus dieser Stadt raus, also aus Stuttgart, ja, um nach Frankfurt zu kommen. Und ich schwör's dir, nach anderthalb Stunden habe ich mal nach rechts geguckt auf der Autobahn und habe immer noch den verfickten Fernsehturm gesehen. Und deswegen muss die Bahn günstiger werden, weil du bist ja in einer gemütlichen Stunde 10 in Frankfurt. Ja, genau. Mit dem ICE, und wenn alles läuft. Aber ich habe eine Stunde 30 gebraucht, um aus Stuttgart rauszukommen. Auf der Autobahn zu sein. Und deswegen, macht mal die, uns hören ja auch viele Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Ja, alle. Die Deutsche Snickersbahn. Also, genau. Vor allen Dingen, ich glaube, wer uns ständig hört, aber in seinem Dienstwagen auf der Autobahn, ist Andi Scheuer. Verkehrsminister, der bisher noch, also ich sehe keine Fehler bei ihm. Nö. Andi, du rockst die Sache. Aber jetzt überleg mal mit der Bahn. Es geht wirklich nur um die Strecke Stuttgart-Frankfurt zum Beispiel oder Stuttgart-Köln. Da ist man echt schnell mit der Bahn. Vielleicht so ein bisschen günstiger. Ja, aber Stuttgart-Köln, Stuttgart-Frankfurt, das ist alles irgendwo in der BRD. Und nicht, also er ist ja Parteimitglied bei einer rechtspopulistischen Regionalpartei. Stimmt, ja. Vielleicht ist in Bayern Bahnfahren auch schon viel günstiger. Das kostet ja gar nichts. Ja. Ich glaube, die Bayern haben ein kostenloses Netz bis. Aber das kriegt keiner mit, weil wenn du nach Bayern reinfährst, zahlst du halt den Vollpreis. Ja, weil aus, wenn so ein, Ausländermaut. Wenn so, wenn aus so ein Preuße, CSU-Ding. Preuße seinen Fuß nach Bayern setzt, muss man natürlich auch ein paar Steuern. Wenn die Autobahnmaut schon nichts gebracht hat, dann zockt man wenigstens bei der Bahn ab. Deswegen auch die Schnellverbindung. München-Berlin. Ja. Ja. Preußen-München. Preußen-München, der Fußballclub, der mittlerweile in der dritten Liga spielt oder so. Preußen-München. Preußen-München, ja. Preußen-München. Cool. Die haben 4 Fans. Ja. 9. Unter anderem Götz Alsmann. Lebt der noch? Nee, der lebt noch. Die haben nur mit Zimmerfrei. Wer war das nochmal? Ach so, der Zimmerfrei-Moderator. Mit den Haaren war das der. Ja, der lebt noch. Der hat noch Haare. Ich glaube, der lebt. Ja. Ja, ja. Die haben nur mit Zimmerfrei aufgehört. Keine Ahnung. Zimmerfrei. Ja, schon mal gehört. Haben Sie mit aufgehört? Ist mir völlig egal. Ja. Aber das ist eines der egalsten Dinge, die ich heute gehört habe, dass Zimmerfrei nicht mehr gibt. Ich habe da ganz gerne geschaut. Ja, mir war es egal. Ich fand es nicht schlecht, ich fand es nicht gut. Ja, das ist, glaube ich, so, wie wenn du jetzt zu mir sagen würdest, Sport im Dritten wurde abgesetzt. So. Ja, wäre mir auch egal. Ja. Ja. Ich überlege mir gerade, was mir nicht egal wäre, wenn irgendwas abgesetzt wird im Fernsehen. Meine absolute Lieblingsserie im linearen öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist und bleibt ja noch immer Aktenzeichen XY ungelöst, weil das sehr viele Highlights hat. Das gibt's noch. Ja, gibt es noch. Und ich nenne die drei Highlights, die ich wirklich sehr schön finde. Die Trinity of Aktenzeichen. Ja, und warum man das auch noch gucken kann, aber auch sich selbst dabei reflektieren sollte. Punkt 1 ist tatsächlich sehr schön. Man sieht großartige Laienschauspieler, die in hochglanzproduzierten mittlerweile Filmen aber trotzdem ihr Laienschauspiel frönen können. Also du kriegst die Personen nie, weil sie einfach schlecht geschauspielert sind. Also sie berühren nichts in dir. Mhm. Und deswegen setzt Aktenzeichen XY auf eine extrem stereotype Erzählweise. Die Opfer sind immer gute Menschen, die noch vorher, oh, tschüss Frau Müller, ich bringe Ihnen auch morgen die Blumen vorbei. Also die Nachbarschaft versteht sich immer super gut. Die Leute waren immer freundlich, die Opfer sind. Und die Verbrecher haben meist osteuropäischen Akzent. Klar. Weil vielleicht noch tatsächlich dem Ursprung dann auch meist entspricht. Aber sie spielen auch ganz, ganz schlechte, böse Verbrecher einfach. Und Punkt 3 dran ist, neben der geilen, laienhaften, stereotypen Erzählweise, ist eine Live-Sendung und da kommen ja immer die Originalkommissare, die dann von Rudi Zerne interviewt werden zu dem Fall. Ach, das ist sogar live. Das ist live. Krass. Und du siehst tatsächlich immer Polizeikommissare vollkommen verzweifelt vor einer Kamera, weil sie total nervös sind. Entweder schwitzen sie oder sie stottern oder sonst irgendwas. Ja gut, live, was ja. Guckt dazu? 3 Millionen Leute? Ist ja immerhin ja. ARD oder ZDF. Ja, aber das sind die gleichen Kommissare, die auch manchmal ja, im Verhör den Leuten eine richtig schlechte Zeit machen und da sitzen und dann so diese arrogante Kommissarnummer haben. Und da sind sie mal auf der anderen Seite. Weißt du, da steht Rudi Zerne und stellt ihnen aber nette, freundliche Fragen, aber sie versagen trotzdem total. Und ihre Stimme kippt manchmal. Und die meisten lesen tatsächlich immer stur von ihrem Blatt ab, wo du merkst, sie haben sich ganze Sätze da aufgeschrieben. Der Täter hatte rote Schuhe der Marke Nike an. Und dann zittern sie sich von Satz zu Satz. Und immer wenn Rudi Zerne eine Frage stellt, oh Gott, die Arme, geht der panische Blick immer zur Kamera. Ich finde aber, es trifft eine Berufsgruppe, die auch manchmal wahrscheinlich sehr unangenehm zu manchen Leuten ist. Ja, deswegen, natürlich. Ja. Genau, so. Scheiß Bullen, fuck the police. ACAB. Arch up. Ach komm, so ein bisschen. Wieso? Siri ist nicht verfügbar. Lustig, als ich ACAB gesagt habe, hat mein iPhone, Siri ist nicht verfügbar. Es besteht keine Verbindung zum Internet. Das ist cool. Ja, wer ist denn da am anderen Ende der Leitung bei Internet, wenn ich ACAB sage? A-Siri? Ah ja, tatsächlich. Ja. ACAB? Yes. Okay, also cool. Testet's mal, Leute, passt wenn ihr ein iPhone auf. Habt. Ja. Sagt mal ACAB, ob Siri dann anspringt. Und passt auf beim Sprayen eurer ACAB-Graffitis. Da könnte Siri auch anspringen und euch verpetzen. Ja. Also, das ist doch schön. Für einen Break jetzt auch. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf, wenn ihr ACAB irgendwo an Wände sprüht. Denn Siri hört alles mit. Genau. Und du hast diesmal so einen kleinen Abbinder. Ja, genießt mal ein bisschen die Pause. Jetzt genau, machen wir uns jetzt mal ein bisschen gemütlich. Ja, der Peters schöne Stimme wird euch weiter begleiten. Genau. Liebe Zuhörer, genießt diese Pause. Ihr habt sie euch verdient. Nach der Pause widmen wir uns weiter den irrelevanten Dingen des Alltags, den Kleinigkeiten, den normalen Sachen, den unbedeutenden Faktoren. Aber vielleicht widmen wir uns auch den relevanten Themen, dem relevanten Thema, worauf ihr alle die ganze Zeit schon wartet. Die ganze Zeit fragt ihr uns danach. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir reden jetzt weiter über die Idee, die du mir jetzt erzählen wolltest. Ah genau, habe ich dir in der Pause gesagt, währenddem wir unseren Cocktail gemixt haben. Während ihr gemütlich Pause gemacht habt. Haben wir gemütlich Pause gemacht. Genau. Ja, folgende Idee. Wir wollten ja eine Live-Gala erst wieder 2021 machen. Okay. So alle 2 Jahre irgendwie. Ach, wollten wir das? Ja. Wollten wir. Haben wir. Habe ich, glaube ich, kann ich in der Folge nachhören, wenn ich unsere Folgen hören würde. Als ob ich meine nicht so, daran zu erinnern. Hab mir dann aber gedacht, wir können ja dieses Jahr tatsächlich, wir müssen ja mal auch auf Tourfühlungen mit unseren Hörerinnen und Hörern, also die eine und der eine, gehen. Mit allen beiden, ja. Genau. Dass wir wirklich sagen, okay, wenn ihr uns dieses Jahr in eurem Wohnzimmer haben wollt und das deutschlandweit, wir nehmen eine Folge bei euch im Wohnzimmer auf. Ihr dürft ein paar Freunde einladen. Weißt du, so Bands machen das auch, wenn sie verzweifelt sind und die Tourdaten nicht mehr zugebucht kriegen. Zu sagen, wir machen ein Wohnzimmerkonzert. Wir machen ein Wohnzimmer-Live-Poddy. Finde ich eine tolle Idee. Ja, du siehst richtig begeistert ja. aus. Ich finde sie nämlich auch total schlecht. Ich höre es gerade zum ersten Mal. Ja. Aber ich finde eh immer alles erstmal scheiße. Genau. Was du sagst grundsätzlich. Wir bieten einen Wohnzimmer-Podcast an. Die Leute können uns einladen. Machen wir, ja. Genau, wir Auswahl haben auch wir. Mhm. Ich würde nicht in jedem Wohnzimmer lesen. Ich weiß, gerade Menschen aus Norddeutschland haben ja auch häufig kleine Wohnzimmer. Ich möchte in einem kleinen Wohnzimmer lesen. Das müsste mindestens... Oder fette Anwesen. Fette Anwesen ist okay. muss dann aber auch ein relativ kleines Wohnzimmer sein. Also ich will kein winzig kleines Wohnzimmer. Also kommt auf die Quadratmeterzahl im Endeffekt an. Ja, das ist mit die Einrichtung und wie die Leute leben. Genau. Okay, also ich finde die Idee relativ scheiße. Ja, habe ich die auch angesehen. Ja, aber ich habe tatsächlich am 1. Januar ausgerufen, dieses Jahr. Du bist für neue Ideen offen. Nein, das ist das Jahr des Egals. Ah, okay. Also 2020 ist dem das Wendler Jahr... folgend sozusagen. Genau, genau. Egal. Egal. Genau, also 2020 ist das Jahr des Egals, deshalb ist es mir scheißegal. Ist mir egal. Okay. Ja. Wichtig, egal, solange es nicht den, gegen den kategorischen Imperativ macht. Ich wollte das Verb machen. Mach keinen Podcast in einem Wohnzimmer, das nicht auch dein Wohnzimmer sein könnte. Das zum Gesetz werden kann. Zum allgemeinen Wohnzimmer werden kann. Maxim. Mach keinen Podcast in einem Wohnzimmer, das kein allgemeines Wohnzimmer werden könnte. Mach keinen Podcast in Maxims Wohnzimmer. Ja. Wer ist Maxim? Das ist doch kategorischer Imperativ. Der hat doch, Maxim hat doch, Maxim macht die Gesetze. Ja. Handel stets mit Maxim. Der. Mit der Maxime. Ach, das ist eine Frau. Ja. Ah, okay, sorry. Ja. Sorry, ich dachte, es wäre ein männlicher. Maxime, okay. Ja. Das ist ganz intellektueller Friends Humor. Ja, ich glaube, ich fühle mich. Wir haben die Leute verloren. Wir sind ein paar Prozent intellektueller geworden, glaube ich. Scheinbar, ja. Vielleicht Zwei Prozent. Zwei Buchstaben mehr intellektuell geworden, diese Woche. Mindestens. Ja. Und vielleicht sogar noch ein Punkt. Zwei Buchstaben und ein Punkt. Mindestens, ja. Deshalb machen wir Kant-Humor. Deswegen machen wir Kant-Humor. Also Fotzen-Humor, Kant-Humor. Das ist ja der Kant einzige, und Fotze. Ja. Finde ich immer wieder faszinierend, weil gerade Leute im englischen Sprachraum weigern sich ja, tatsächlich Leute auszusprechen. Also weißt du, der Europäer gibt sich immer Mühe, die Leute so auszusprechen, wie sie auch in ihrem Land genannt werden. Du würdest zum Beispiel nie Berlusconi sagen oder so. Berlucelli. Ja, oder Trump. Donald Trump. Würdest du niemals, aber der Englische, also das ist auch, weil ihre Zunge gar nicht mit diesem komischen Hickhack zurechtkommt, die sprechen ja immer alles tatsächlich so aus, wie sie es aussprechen würden. Ja. Bei Kant ist das aber der Einzige, bei dem von Vorteil ist. Ja, tatsächlich, ja. Weil Kant. Kant. Sagen die Kant. Die sagen, glaube ich, Kant. Aber dann finden sie es lustig, da der im Original halt so ausgesprochen wird, wie er ausgesprochen wird. Ich glaube, die nennen ihn einfach Manu. Manu. Manu. Menu. Menu can't. Menu, genau. Menu can't. Wird trainiert von Klopp. Wir haben heute sehr viele Assoziationsketten, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Überhaupt keinen. Das ist wirklich eine wirre Folge. Das liegt, als hätten wir den Coronavirus Intellekt und wären aus dem Podcast-Geschäft ausgestiegen und würden jetzt unser eigenes Podcast-Geschäft machen. Um den Januar noch zusammen. Mit einer Kriegsgefahr. Jetzt kann ich schon nicht mehr folgen. Ja, ich wollte den Januar zusammenfassen. Drohende Kriege. Coronavirus plus Brexit. Das wollte ich auch noch. Also wenn der Krieg ausbricht zwischen Iran und uns. Irgendwem Verrückten. Also, dann jetzt kurz weghören, BND und so. Ich will, dass der Iran den Krieg gewinnt. Weil, weißt du, wie der, wie heißt der Oberkommandeur, der Chef, von vorne. Atme tief durch. Ja, Peter, beruhig dich. Du hast eh wieder eine steile These, deswegen beruhig dich erstmal. Beruhig dich. Es geht um Militär, da geht's. Ja, den ganzen Verflechtungen bin ich auch tatsächlich einfach mittlerweile so. Pass auf. Du kannst bei modernen Konflikten keine Position mehr einnehmen, weil die Positionen so verworren sind. Aber der Iran, guter Name ist. Der Iran hat zwei Streitkräfte. Ja. Die normale Armee, ja, die völkerrechtlich, was weiß ich, in Ordnung ist, wie auch immer. Ja. Und dann haben sie noch diese Revolutionsgarde, das ist paramilitärisch, die haben Auslandseinsätze ohne UN-Mandat und was weiß ich, ja. So wie die amerikanische Armee eigentlich. Ja. Also die heißt Revolutionsgarde. Ja, ja. Genau. Und der Oberkommandeur von denen, der heißt Salami, Hussein oder Hassan Salami. Das reicht mir, dass ich Fan von der Revolutionsgarde bin. Ja, dass ich will, dass der Iran den Krieg gewinnt. Der ja, Salami. Salami. Revolutionsgarde ist, gewinnt dann der Iran die, oder stehen die überhaupt? dann unter Oberbefehl des Irans oder ist das ja, ja. So eine andere Truppe? Ja, das, also so wie wenn in England die Queen eine Armee hätte und das, was weiß ich, Johnson eine Armee hätte. Da wäre auch eine schöne Mischung. Irgendwie. Und das ist, also da in, im Iran gibt es doch irgendwie zwei Führer. Es gibt den Geistlichen und den Weltlichen. Ja. Und diese Revolutionsgarde untersteht dem, wie heißt der, Papst. Der Papst vom Iran. Das ist nie eine schlechte Garde, wenn sie einem geistlichen Führer untersteht. Ja, ja, ja, ja, genau. Da sehe ich überhaupt gar keine Probleme. Ich glaube, ich habe jetzt auf jeden Fall Ärger mit dem BND und den iranischen Geheimdiensten. Und ich glaube auch, so insgesamt ist eine, aber er heißt Salami, gut, ist natürlich auch ein, ja, es gibt ein Pro-Argument, der heißt genau. Salami. Genau, Rest habe ich, also so weit habe ich jetzt nicht recherchiert. Ja. Ich glaube ja auch, dass die Schweizer Garde uns irgendwann in Europa alle ficken wird. Die stehen ja auch unter so einem verwirrten geistlichen Oberhaupt und siehst, jetzt habe ich nämlich Probleme mit der deutschen katholischen Kirche. Oder ja, aber die katholischen. Sind nicht so richtig mächtig, oder? Die haben oder? Pro auch einen Geheimdienst. Ja, mit Sicherheit. Ja, ja. Und ich glaube, da, ich gucke gerade Peaky Blinders. Aber jetzt pass auf, die sind viel zu sehr damit beschäftigt, pädophil zu sein. Ja, schon. Aber was mit all meinen Kindern? Sind deine Kinder katholisch? Ist der Papst katholisch? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Wahrscheinlich, oder? Weiß nicht. Also, vielleicht ist der ja auch gar kein katholisch. Also ich hab hat den mal jemand überprüft? Überprüf das mal. Ist Obama in Amerika geboren? Ich weiß es nicht. Kann ja keiner. Oder irgendwo im Pazifik. Beweis mir mal bitte das Gegenteil. Also ich habe noch keinen Beweis dafür gesehen. Und dann schließen wir den Kreis zu dem. Ist Hawaii japanischer Besitz oder amerikanischer? Ich glaube, das gehört den Reptiloiden, weil da kommt man ja aus den Vulkanen relativ schnell aus dem Erdkern auch hoch. Genauso wie Sizilien. Deswegen stimmt, die haben ja viele Vulkane. So viel, ja. Überall da, wo ich habe auch sehr viele Echsenmenschen auf Gran Canaria zum Beispiel gesehen. Ja. Weil das da soll auch sau windig sein in Hawaii. Nö, ach so, Hawaii. Okay. Ja. Habe ich mal gehört. Ja. Aber hey, ich will jetzt nicht noch eine Verschwörungstheorie. Ja, du hast schon sehr viele. Ja. Ich frage mich auch. Was mit dem Wind? Ja. Schön an deiner ganzen Iran-Geschichte ist nämlich auch, dass du den Namen auch so cool finden könntest. Aber nee, du nimmst auch noch eine Position ein, die du Kant überprüft hast. Weißt du, du könntest auch so sagen, der Typ hat einen coolen Namen, der heißt Hussein Salami. Nee, ich will, dass dann das ganze Land gewinnt, den Krieg gegen den Westen. Ich will, dass Iran... Ja, aber nur, weil der Typ einen coolen Namen hat. Genau. Ja. Okay. Hä, hey, klar. Ich meine, als Kind, warum ist man irgendwie in den 70ern... Mönchengladbach-Fan geworden, wenn man aus Dunstelking am Herzfeldsee kommt. Wegen Günter Netzer? Nein, weil die grüne T-Shirts hatten. Okay. Weil man grün mehr mochte als rot. Ja. Ich mag Salami mehr als alles auf der Welt. Okay, du bist ein großer Salami-Fan. Genau. Du denkst auch immer an Salamis. Genau. Und ich bin auch noch 4 Jahre alt. Ja, genau. Deswegen. Ja. Ich frage nur kritisch, weißt du, das ist ja auch so, vielleicht ist 2020 auch das Jahr der fehlenden Harmonie, dass wir uns auch mal gegenseitig einfach kritisch nachfragen können, um die Position nochmal ein bisschen mehr zu beleuchten, auch für die Hörerinnen und Hörer einfach. Oh, du holst Pilz. Kannst du meins auch direkt mitbringen? Ja, gern. Dankeschön. Und Pausen zulassen einfach. Einfach mal eine Pilzpause. Wir holen uns eine Pause. Aber einfach mal kritisch nachfragen. Weißt du, kritisch nachfragen. 2019 wär ich nämlich dir sofort gefolgt, wie so ein blindes Huhn. Genau. Aber jetzt... Du bist der Neue. Jetzt, 2020, denkt Jean-Paul auch mal nach. Also bei dir ist es nicht mehr das Jahr des Egals, sondern das Gegenteil. Was ist das Gegenteil von egal? Cooles Wort. Nicht irgendwas Standardmäßiges wie wichtig oder relevant. Relevant? Relevant und egal. Ja, aber bei egal schwingt ja auch so viel mit. So. Und relevant und wichtig ist... Ergreifbar, das Wort, ja. Ja. Genau wie mein Jahr 2020. Das ist genauso wie Frieden definieren kannst du ja nur mit Abwesenheit von Krieg. Sonst kann man Frieden nicht definieren. Also du musst erst Krieg definieren, um Frieden definieren. Guck mal meine Arme an. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Ah, super, ja. Heute sind wir auch... Wir schwanken zwischen total... trivial zu wieder viel zu wissenschaftlich. Wenn ich nur Armhaare hätte, würde man es auch sehen. Ja, ich sehe da schon so einen leichten Pelz hochgehen. Aber du bist eher davon beeindruckt, wie schön muskulös dein Unterarm ist. Ja, ja. Ich habe immer gemerkt, wie nennt man hier unten die Bizeps, Trizeps? Hypothalamus. Ja? Nein. Nee. Ich weiß nicht, wie. Das ist schön. Bizeps und Trizeps kennt jeder. Nö. Aber ich kenne nur Bizeps. Aber die Muskeln am Unterarm, die kriegen keinerlei Beachtung. Unterarmmuskeln. Das ist genauso wie heißt der kleine Bruder, der eigentlich größer ist, vom Bizeps am Oberschenkel. Großer Bruder des Bizeps am Bizeps Oberschenkel. Der GBDBAB. Deshalb mache ich die Haare auch immer ab an meinem Arm, dass man es geiler sieht, was für eine Maschine ich bin. Okay. Oder auch im Gesicht. Ich dachte, du fährst so Handfahrrad. Ja. Also Fahrradfahrer machen sich ja gerne mal die Beine rasierend, damit sie nicht an der Kette und so weiter, damit da keine Haare einwachsen und hängen bleiben. Deshalb? Ja, ich glaube schon. Echt? Ich glaube schon. Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht auch einfach nur, um kein Kettenfett in den Beinhaaren zu haben. Aber ich glaube, das hat tatsächlich mit dem Fahrradfahren zu tun. Und du fährst halt so ein Handbike, weißt du, wo man so liegt drin und dann mit den Händen. Und deswegen, also was Menschen rasierst du im Rollstuhl benutzt. Nee, ich glaube, Anni, es gab ja auch so Liegebikes tatsächlich, die man mit den Füßen auch treten konnte. Ja, ja, Liegeradfahrer, also, ja. Aber man kann ja auch als nicht querschnittsgelähmter Mensch tatsächlich ein Handbike fahren. Ja. Ist, glaube ich, nicht verboten. Können, ja. Ja. Dürfte man machen. Ich fahre ja auch mit meinem Gesicht Fahrrad zum Beispiel. Deshalb mache ich da immer die Haare auch weg aus meinem Gesicht. Du trittst mit dem Kinn oder wie? Das könnt ihr euch selber irgendwie vorstellen. Dann siehst du aus wie so eine Taube. Also so würde, ich glaube, du fährst Fahrrad wie eine Taube, weil Tauben können ja auch nur gehen, wenn stimmt, sie den Kopf bewegen. Ja. So fährst du halt Fahrrad. Immer so ein Pedal irgendwie und dann immer und Gurs auch dabei. Mein Gesicht ist entbartete Kunst. Oh Gott. Du hast gelacht? Ja. Aber ich habe sofort so eine Phipps-Asmus-Mütze vor mir gesehen. Zeitgleich habe ich dich auf dem Fahrrad gurrend anfahren sehen, wie du mit deinem Kind trittst und dann noch immer so Witze machst. Halt so. Kennt ihr das? Hier, mein Gesicht ist entbartete Kunst oder über so Konfetti werfend durch. Leute, passt im Westen auf. Passt wirklich hier im Stuttgarter Westen auf. Hier ist dieser Verrückte. Peter ist on the street. Der haarlose Mann. Der haarlose Mann fährt durch die Straßen des Westens. Und, ja, man kennt mich hier langsam. Ich wohne hier jetzt auch 10 Jahre, glaube ich, in diesem Viertel. Ja. In der Ecke. Es gibt ja den Papageienmann hier. Den Papageienmann kennt der ist, auch jeder ich, inzwischen, in Stuttgart, ja. Also den gibt es nicht mehr. Ich glaube, den gibt es nicht mehr, aber es gibt auch ein paar Pfandsammler, die man immer sieht. Ja, oder so den Nackten gibt es. Ja, den gab auch mal den Schreier, der ist aber auch verschwunden. Der war früher häufig auf dem Universitätscampus. Den kenne ich nicht. Der hatte ein Tourette-Syndrom und war, glaube ich, auch psychisch krank, aber der ist halt gerne mal schreiend über den Campus gelaufen. Okay. Einmal täglich. Den ja. Turban-Typ vom Palast, den kennt hier jeder. Auch, ja. Da gibt es so einen Rätselmann zum Beispiel. Der Rätselmann. Und ich bin der haarlose Mann. Du bist der haarlose Mann mit seinem Kinnbike. Genau. Ich glaube, so in der Innenstadt heißt du auch Kinnbike-Peter, der haarlose Kinnbike-Peter aus dem Westen. Ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, muss man wegziehen, oder? Ja, so. Wenn man West-Peter wird? Nee, wenn man so einen Titel hat. Ah, oh, der haarlose, der nackte, der Turban-Typ. Der. Ja, dann ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um die Stadt zu wechseln und nochmal woanders neu anzufangen. Ja. Problem ist, man kommt hier ja nicht raus. Es ist halt ein Kessel und ja. so eine Kinnkraft beim Fahrradfahren hat man. Und der Verkehr. Ja, stimmt. Anderthalb Stunden bräuchtest du halt schon allein aus dem Kessel raus. Mit einem Auto, ja. Und dann bist du in Ludwigsburg. Und da kennt dich ja auch jeder dann wieder, weil die Leute sind ja dann auch häufig in Stuttgart und sagen dann, ach, guck mal, der haarlose Mann wohnt jetzt in Ludwigsburg. Ja. Also du musst, Esslingen reicht auch nicht. Nee. Sogar Göppingen wäre zu nah zum Beispiel. Viel zu nah. Alles, was noch VVS ist. Alles, was noch VVS ist. Und weiter, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus, da kriege ich Heimweh. Da wird die Welt auch gefährlich, glaube ich. Da gibt es Räuber. Außer, passt oben auf, wenn ihr den VVS verlasst. Obwohl VVS und SSB klingt eigentlich ganz okay für Verkehrsverbünde. So. Kennst du dieses umgedrehte VVS-Logo, so ein Protestding? AAS. Nee, S-A-A-S. Mit zwei A. Sehr, sehr witzig. Kann man sich gut vorstellen. Dreht einfach mal. Nimmt euer Handy in die Hand, macht die VVS-App auf den Bildschirm und dann dreht das Handy um und dann steht da S-A-A. Okay, nee, funktioniert nicht. Nee, man müsste schon spiegeln einfach. Du musst einfach spiegeln, vertikal spiegeln. Nee, du brauchst, du nee, musst ein V zu einem S machen. Ja. Ja, sorry. Ja, macht ja nichts. Kannst du dich dran erinnern? An Kant. Kannst. Ah ja, woran? Kannst du dich dran erinnern, als ihr das erste schnurlose Telefon gekriegt habt in eurer Familie? Ja. Gut. Danke. Die Frage wollte ich dir kurz stellen. Cool. Nächstes Thema. Hast du noch ein paar zum Abhaken? Abhaken kommt mir ganz gut. Abhaken, das lieben die als Leute. Das Ende der Folge einfach so mal noch fünf Themen abgehakt. Komm, jetzt kriegt ihr Content zum Sparpreis. Jetzt rattern die Themen durch. Wir verlieren uns nicht mehr in Seitendiskussionen, sondern jetzt wird abgehakt. Weil wir seit irgendwie 12 Jahren keine Folge mehr aufgenommen haben. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt, ja. Habe ich lauter zusammenhangsloses, wirres Zeug. Cool, stell mir die Fragen, ich antworte. Und du sagst deine Meinung. Keine Fragen. Kurz. Oder okay. Ich kann aber ein Fragezeichen dahinter setzen. Ja. Statt Klo putzen, neues Klo kaufen? Fragezeichen. Wenn der Einbau nicht wäre. Also wenn man die einfach so per Steckverbindung draufsetzen könnte. Mhm. Deine Meinung? Ja, absolut. Absolut. Absolut. Aber mit Steckverbindung. Nö, einfach Schrauben und so weiter. Neues Klo kaufen. Okay. Komm. Iran-Krieg hatten wir schon. Tischsets. Hier steht das Wort Tischsets. Überflüssig. Ja. Set oder Set? Set, würde ich sagen. Set, ja. Es gibt ja Leute, die sagen Set. Ja. Oh. Ja. Schön. besitzt du sowas? Tischsets? Ja. Nein. Okay, gut, nee, wollte ich nur weiter. Früher mal, wir hatten mal so einen Stapel. Ich finde gut, dass wir Iran schon hatten, weil kurz wäre das noch unangenehmer gewesen. Ja. jetzt pass auf, ich bin gegen Badewannen. Ich bin absolut für Badewannen und ich bin auch irritiert, weil wir nehmen gerade... Ja, wir sitzen in der Wanne, ja. Weil der erotische Anspruch nicht erfüllt wird. Steht hier. Keine Ahnung, wo ich war, vor 6 Wochen irgendwie. Ja, aber ich finde tatsächlich auch Baden weniger erotisch. Also da ist keine erotische Komponente. Ja, also wahrscheinlich war in meinem Kopf, wie immer. Und für die Leute, die jetzt, wenn uns mal ein 11- oder 12-Jähriger zuhört, kommt bloß nicht auf die Idee, in eine warme Badewanne Körperflüssigkeiten, die erotischer Natur sind, reinzutun. Das weiß man einfach. Ja, warum, das weiß ich jetzt auch nicht. Weil ich habe tatsächlich nicht mehr gebadet, seit ich geschlechtsreif bin. Außer hier mit... Ja. Weil in dieser Flüssigkeit sehr viel Eiweiß drin ist und es stockt. Mhm. Das ist halt so, als hättest du ein Ei, als würdest du ein pochiertes Ei machen. Ach so, wenn es zu warm ist, das Wasser. Ja, das Wasser muss gar nicht so warm sein, arg. Also... Ja. Das wird wirklich interessant. Bleibt das zusammen als ein das stockt wabelndes... Ja. Also das ist halt wie, wenn du so ein Eiweiß einfach in Kochtopf Also du willst ein Ei hart kochen und dann kommt oben so eine... Diese genau, Wurst. Ja. So sieht das aus im Badewasser. Nur ein bisschen flüssiger bleibt das, aber genau so ist es. Okay. Habe ich von einem Freund gehört. Hast du von einem Freund gehört, okay. Also, macht den Fehler nicht in eurer Jugend. Ja gut, aber eigentlich ist ja dann gut, dann kann man es wenigstens rausnehmen, so am Stück. Ja, nee, du darfst dir das nicht so fest vorstellen. Okay, aber halt mit einem Kescher, mit diesem mit Poolboy. Mit einem Poolcacher könntest du, wenn du jetzt einen Poolboy hast, der kann dann von der Oberfläche wegschlürfen. Ja. Besser, ich dachte, das wäre... Ich dachte, ich hätte es mir jetzt so gedacht, so, nicht, dass ich da viel drüber nachdenke, dass es sich einfach verteilt, wie wenn du ins Wasser pinkelst. Nee, ist unangenehmer, weil du feste Stückchen dann... Das dann schwimmt dann so eine Eierwurst. Ja, okay, interessant. was haben wir noch? Schleierhalle umbenennen, dachte ich mir neulich. Ja. Weil Hans-Martin Schleier Nationalsozialist war. Warum treten Bands wie Refused, also die große... Weil große Bands sich keine Sorgen mehr darum machen, wo sie auftreten, weil sie das alles ihrem Booking lassen. Wir waren noch mal bei einem Refused-Konzert in der Schleierhalle. Genau. Genau, aber Hans-Martin Schleier war Nationalsozialist. Ich fände auch einen passenden Titel für die Schleierhalle tatsächlich einfach... Viel zu großer halliger Schuppen. Oder so, ja. Oder überteuerte Großveranstaltungsfläche. Ach, vielleicht wollen die Schleier damit dissen. Das ist ein Statement von den Benennern dieses Gebäudes. Oder vielleicht wollen sie einfach den schrecklichen Sound und die Größe verschleiern. Ah, das hat gar nicht... Aber die heißt Hans-Martin Schleier mit Doppel-N. Ja, das war halt, als die Halle benannt haben, wollten sie eigentlich nur den schlechten Sound verschleiern. Und dann, da brauchen wir aber eigentlich noch einen Vornamen. Und dann hat einer gesagt, machen wir doch Hans Martin. Aber dann schreiben wir Hans mit Doppel-N. Ja. Weil warum nicht? Ja, völlig bescheuerter Typ, Hans-Martin Schleyer. Es sollte war keine den, Halle nach ihm. Das ist mein aber Ernst. Ist er der war national. Diese Filbinger-Sache auch tatsächlich das mal gesagt hat. Aber er war nachher auch ein Opfer und deswegen müssen wir. Ja, so wie halt alle früher Nationalsozialisten waren. Ich meine, wir hatten einen Bundeskanzler, die Nationalsozialisten waren. Ich meine, der Flughafen heißt jetzt auch Rommel, aber der ist ja nach seinem Sohn benannt. Ja, ja, genau. Karl-Heinz Rommel. Nee, Manfred Rommel. Ja, Rommel. Stimmt, das hatten wir auch schon mal besprochen. Ja. Der Filderfuchs heißt er jetzt, weil er auf dem Filtern jetzt einen Flughafen hat. Aber das ist ja der Sohn. Das ist ja der Sohn. Das war ja nicht der Rommel. Noch ein Thema? Ja, es ist noch hier. Komm, baller mal kurz raus. Baller noch zwei raus. Easy, wir haben noch 8 Minuten mindestens. Mindestens. Schnurloses Telefon hatten wir leider schon. Erzähl mal, wie war das, der Tag? Ganz gut, weil dann muss man nicht mehr irgendwie versuchen, mit dem Kabel in sein Zimmer zu kommen, weil man da auch zu der Zeit die ersten Mädels hatte, die angerufen haben. Die haben dich angerufen? Oder du sie? Ja, so oder so mal. Bei Glück auch mich. Echt, die haben dich angerufen? Krass. Aber gibt dir nichts Unangenehmeres, als eine Frau ruft bei dir an. Du bist so 14, 15 und Mutter kann alles mithören, wenn sie will. Ah, die spricht auch kein Deutsch, deine Mutter. So, Französin. Bonjour. Ja, bei mir haben aber auch Französinnen angerufen. Famille Prüm? Ah, stimmt. Ja. Genau. Okay, ja, gut. Ja. Bonjour, je veux parler avec Jean-Paul. Maman? Darf ich sie Maman? Darf ich sie Maman nennen? Und da hat deine Mutter gesagt, oui. Oui. Komm mal, kannst du mal. Französisch eigentlich? Nee, ich hatte. Was meine Kindheit war schlimm. Was hast du in der Schule? Ernste? Jetzt mal Real Talk. Jetzt kommen wir mal ein bisschen runter von unserem Humor. Was hast du in der Schule in der siebten Klasse? War in der siebten Latein. Latein. Ja. In der fünften Englisch. Fünfte Englisch und siebte Latein. Ja. Und das und war's. Nee, in der neunten Französisch. Ach, und in der neunten kam noch Französisch. Ja. Ihr Verrückten. Aber Französisch nur 2 Jahre. Tatsächlich. Und deswegen kann ich kein Wort Französisch, obwohl ich in Frankreich aufgewachsen bin. Kannst nicht mal oui sagen. Nee. Du weißt nicht, was oui heißt. Was heißt oui auf Deutsch? Oui. Ja? Ja, wir natürlich. Genau. Ja. Bei uns war es nämlich in Weihnachten, als wir das gekriegt haben. Ein schnurloses Telefon. Ach so. Okay. Wir sind immer noch ich dachte, oui oder Französisch. Hä, wie? Er hat zu Weihnachten Französisch bekommen? Kann ja auch sein. Vielleicht hast du ja mal zu einem Weihnachten Französisch bekommen, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Nee, weil meistens nur Verwandte anwesend sind an Weihnachten. Ja, das würde in manchen Bundesländern keinen Unterschied machen. Okay. Also ihr habt ein schnurloses Telefon an Weihnachten bekommen. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie meine Mutter im Wohnzimmer saß, auf dem Sofa und es gar nicht fassen konnte, dass sie nicht in der Küche sitzen muss und mit ihrer Schwester. Moni, du glaubst nicht, wo ich gerade sitze. Auf dem Sofa. Im Wohnzimmer. Ja, schon tatsächlich verrückt, auch einfach mit dem Telefon laufen zu können. Ja, also ja. Durch ein Haus. Also ich kenne dieses. Man ist in den Garten gegangen. Ja. Ich war dann im Garten und habe mit Christoph Huber telefoniert. Der verrückt. Ja. Du stellst dir nicht vor, wo ich jetzt gerade stehe im Garten. Und ich glaube, das war auch der Moment, obwohl meine Eltern nie eine hatten, aber wo die Telefonbank im Flur gestorben ist. Da war der Tod des Möbels Telefonbank. Kennst du noch Telefonbänke? Ja, Freunde von mir. Also es war oft im Flur. Was genau. Heißt der? Also du hattest halt einen Stuhl. Du hattest halt, nee, die Telefonbank, dieses Möbel war eine sehr extra schön. Bank, okay. Du hattest einen Einsitzer. Mhm. Der ein bisschen tiefer war und nebendran war dann so leicht erhöht nochmal so ein Regal mit auch einer Schublade, wo man das Telefonbuch reintun konnte. Ja, ja, klar. Oben drauf stand das Telefon. Hat man auch und du hattest einen Sitzplatz. Weil du hast dich ja zum Telefonieren auf diese Telefonbank, voll. Da keine 2 Personen telefonieren konnten, hattest du halt einen Einsitzer plus einem erhöhten Fläche für das Telefon und einer Ablage auf jeden Fall für das Telefonbuch, weil da hat man sich noch Zeit genommen, ist in den Flur gegangen. Hauptsächlich im Flur, zu telefonieren. Und mit der Einführung des schnurlosen Telefons ist die Telefonbank leider gestorben. Ja, total. Wahrscheinlich hat sie zu viele Sachen mit Barcode gekauft. Und ist jetzt drogensüchtig, diese arme Telefonbank. Tot und ich glaube, ich habe letztens auch noch ein paar drogensüchtige Telefonbänke auf dem Sperrmüll gesehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die aussahen. Telefonbänke. Also eine Zellen. Ja, schon klar. Ja. Da war die Telefonzelle für zu Hause. Also wenn ich so an meine Freunde denke, so Kindheitsfreunde, also zu Zeiten, wo es noch keine Schnurlosen gab. Ja. Also ich war ein Kind tatsächlich noch, du warst ja schon ein Teenager. Ich war schon 42, ja. 42. Teenager, 42, klassischer ja. Teenager. Aber da waren halt Stühle einfach. Aber ich bin ja auch Schwabe. Stimmt, da hat man nicht extra eine Telefonbank. Da der Schwabe wusste irgendwann, genau, wird man wir den nehmen den brauchen. Küchenstuhl. Genau, und dann noch den alten Nachttisch von Oma. Genau. So, ja. Ja. Genau, aber es gab Telefonbänke. Telefonbänke. Genau, die sind irgendwann genauso ausgestorben wie Telefonkarten. Oh ja. Was ja als Revolution gefeiert wurde, dass man keine Münzen mehr braucht, sondern so eine Karte im Portemonnaie. Was immer lästig war. Ja. Also, ich bin aufgewachsen mit, ich kannte nur Telefonkarten. Ach so, nee, ich habe den Übergang noch mitbekommen tatsächlich. Ja. Und das Lustige war, als ich meine erste Telefonkarte hatte, war das ungefähr wie, als du dein erstes Handy hattest. Oh ja. Du bist extra zur Telefonzelle mal, um die Telefonkarte auszuprobieren. Also du hattest gar keinen Grund zum Telefonieren, sondern... Ja, diese Revolution, klar. Diese Karte, und dann ist auf dem Display runtergelaufen, wie viel Geld du noch hattest. Aber du hattest alles Geld auf dieser Karte. Aber die Karte hast du ja danach auch weggeworfen, die hast du ja nicht aufgeladen, sondern du hast eine neue Telefonkarte stecken lassen. Und also wir sind als Kinder, genau, wir sind als Kinder sind wir immer, wenn wir an der Telefonzelle vorbeigekommen sind, immer geguckt, ob da eine Telefonkarte drin ist, eine leer gelaufene. Stimmt, die hat man eine Zeit lang gesammelt. Und man war cool und da gab es richtig geile, die waren ja von der Post. Ja, ja, klar. Also rausgegeben, die Briefmarken, das war eine wilde Zeit. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben... Eine wilde Zeit, als wir noch Telefonkarten gesammelt haben. Ich kann mich tatsächlich noch an eine Picasso-Edition erinnern. Ich glaube, da war das erste Mal, dass ich mit Picasso... Nee, Quatsch, war nicht Picasso, sondern Keith Haring, dieser 80er-Jahre-Graffiti-Künstler. Der ist dann später wieder aufgetaucht. Und ich hatte als erste Assoziation meine Telefonkarten wieder im Sinn. Geil. Also ich habe mit 19 oder so Keith Haring als Künstler kennengelernt. Das von Keith Haring, hatte aber schon mit 13, 14 eine Telefonkarte, wo Keith Haring Sammelmotive drauf waren, die dann wieder bei mir im Kopf aufgeploppt sind. So. Ja. Und da hatte man schon so riesen Motorola-Handyknochen. Okay. Ja. Wie oft musstest du dir eine neue kaufen, neue Telefonkarte? Das kann ich gar nicht mehr so beantworten. Weil ich glaube, ich habe in meinem Leben eine Telefonkarte besessen. Die hat mich damals 25 Mark gekostet, die hat... Das war so ein Jahresgehalt von mir damals. Und die hat mir auch ein paar Jahre gereicht. Und dann... Ich glaube, die Telefonkarten waren bei mir vor dem schnurlosen Telefon. Und wenn du mit einem Mädel in Ruhe telefonieren wolltest, war die Telefonkarte Gold wert. Ja. Wenn du nicht gerade zu Hause sturmfrei hattest. Ah, okay. Du bist tatsächlich dann... die Telefonkarte auszunutzen. Ja. Ah, dann geht man wirklich... Ist man damals rausgegangen? Um zu telefonieren, ja. In die Dorftelefonzelle? Dörfertelefonzellen? Ich bin ja nicht im Dorf aufgewachsen. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Ach so. Ja. Okay. Aber mal im Ernst, Dörfer so? So. Ich glaube, Dörfer hatten damals, fast jedes Dorf hatte damals eine Telefonzelle, ja. Okay. Ja. Das war eine wilde Zeit. Gut, dass wir das besprochen haben. Crazy shit. Kann man einen Haken dran machen? Ja, das Problem ist auch, nee, ich würde den Haken noch gar nicht so dran machen, weil das Problem war, du hast angerufen, um privat zu telefonieren, aber dein Gegenüber stand ja nicht in der Telefonzelle und die konnte dann da wieder dann nicht privat telefonieren. Frau Deswegen war immer auf der anderen Seite, also auf einer Seite war immer Kontrolle. Deswegen konnte man sich eigentlich auch schenken. Die Kommunikation ist heute freier, weil mir ist ja egal, ob der BND mithört. Das ist nicht so peinlich als 13-Jähriger, wie Mama. Ja, als 13-Jähriger. Als 13-Jähriger. Scheiße. Also die 13-Jährigen heute sind viel freier, als wir damals waren. Hallo Frau Hübenbecker, ist Ihre grad so geschlechtsreife Tochter da? Ja, gar kein Problem. Du bist ja auch grad so geschlechtsreif, aber trotzdem irgendwie ein bisschen awkward. Aber ich gebe dich mal weiter, du kleiner Schlingel. Du Schlingel mit deinem hässlichen Lümmel. Mit deinem hässlichen Lümmel und deinem pickelzerfurchten Gesicht. Ich weiß ganz genau, dass die Hormone gerade bei dir nur zuschlagen. Warst du ein pickliges Kind? Ich war ein sehr pickliger Jugendlicher. So ein pickliger 13-Jähriger? Ja. Ich habe die erst mit 30 gekriegt. Okay. Nee, ich hatte schlimme 2 Jahre, glaube ich, in meinem Leben. Ja. Tut mir leid. Aber ich sehe zum Glück nicht aus wie Christian Ziege. Ich habe tatsächlich nicht angefangen. Es war ja auch ein bisschen cool und männlich. Ja, aber wenn also ich die zu groß wären, dann... Ja, ja. Nee, auf einen Kumpel war ich ein bisschen neidisch, weil er hatte schon Pickel und Achselhaare und so. Okay. Und ich noch nicht. Okay. Also bis heute nicht. Ja, also mit 30 habe ich dann irgendwann Pickel gekriegt. Pickel würde ich jetzt nicht so vermissen. Ja, ja, nee, also im Nachhinein ist schon okay. Das ist auch in den Jahren zusammengekommen, wo ich auch eine feste Zahnspange noch hatte. Ach du Scheiße. Also war gut getimed. Da hatte ich auch, da konnte ich auch aufhören. Da hatte man einfach verloren. War feste einfach Zahnspange. Zwei Jahre überhaken. Kein Sex zwischen 13 und 15. So, das ist hart, ja. Boah. Das waren bei mir die sexuellsten Jahre, weil ich keine Zahnspange und keine Pickel hatte. Eine Sache muss ich noch loswerden. Nee, eigentlich habe ich alles. Eine Kollegin hat mich gefragt, was ich gerade so mache. Macht man ja so im Büro. So privat oder bis, wie? Nee, so, ach so. Jetzt gerade. Woran arbeitest du gerade? So. Oder fragst du das deine Kollegen manchmal? Ich und was musst du so machen? Ich interessiere mich nicht so für meine Umwelt, deswegen. Ja? Wenn mich auch jemand fragt, was machst du gerade? Und du siehst diesen Blick, jetzt frag mich auch, dann gehe ich einfach. Okay. Ja. Was machst du ich jetzt? Wünsch, ich wünsche mich gerade. Jetzt gerade nehme ich einen Podcast auf und bin mir noch mal nicht ganz sicher, was ich von der Salami-Sache halten soll. Aber nur, weil ich Vegetarier bin. Ja, ich auch. Aha. Aber trotzdem mag ich Salami. Man kann Vegetarier sein und Salami mögen. Ja. Also ich mag das Produkt Salami. Ja, aber gibt auch, ich mag es nicht, dass Schweine sterben müssen. Ja. Aber, also du bist ja... Das ich bin wir deprimiert schon, seit der festen Zahnspangensache. Meine Zähne schmerzen schon wieder. Ja, ist es immer noch da ein bisschen, der Schmerz? Ist wirklich noch da. Ich habe es verweigert, Zahnspangen. Dafür habe ich auch sehr hässliche Zähne. Ah, das geht aber. Ja, weil ich meinen Mund immer zu lasche. Um tatsächlich nochmal den Bogen zu schließen, ich glaube, das ist auch ein schöner Abschluss, weil wir Großbritannien heute auch sehr gelobt haben und England. Also im Vergleich, also in England hättest du die schönsten Zähne auf der ganzen Insel. Danke, danke. Ja. Danke. Und dieses Vorurteil stimmt ja leider auch in sehr vielen Fällen tatsächlich. Ja, das ist. Ja. Aber auch selektive Wahrnehmung, wie immer. Ja, obwohl, wenn die Fälle sehr viele werden, dann, also da, ich glaube, deutsche Kieferchirurgen sind halt auch einfach... ich glaube, ich google dir innerhalb von 2 Minuten irgendwelche Studien, dass Briten ungefähr die gleiche Zahngesundheit haben wie... Ja, dann musst du mir aber erstmal beweisen, dass die Studien nicht falsch sind. Und da kannst du da brauche ich nochmal 2 Minuten. Ja, ich komme auf deine Seite bei der Verschwörungstheorie. Du hast doch gar keine Ahnung von Studien und Wissenschaft und Kram. Nee, aber von Studierenden habe ich Ahnung. Studierende. Ja. Ja. Von denen ich glaube, ich weiß, wie die sich fühlen mit ihrer Akne und mit ihrer festen Zahnspange. Ach, schade, mir jetzt am Ende des Jahres hatte ich so ein Meloloch fall. Ende des Jahres und wir haben den 1. Februar. Ja, stimmt, bei der ersten Folge des Jahres. Wir haben noch 11 Monate. Du merkst, wie ich durch bin. Du merkst einfach, also das Jahr des Egals endet am 1. Februar 2020. Ich finde gut, dass dein Jahr des Egals ist. Ich glaube, mein Jahr des... Das Jahr der Relevanz. Des emotionalen Verfalls einfach. Ich merke schon. Leute, ich glaube, wir sehen uns zur nächsten Folge, aber ich glaube, wird bei mir emotional... Wird die emotional? Okay. Nicht besser. Also ich glaube, in der Dezemberfolge 2020 werde ich nur noch weinen und du die ganze Zeit Johnny, reiß dich am Riemen, trink noch ein Bier. Und ich bin komplett zugecrackt und weil bei dir alles egal ist. Geil, Mann. Crack, wenn ich Bock auf Crack habe, nehme ich Crack. Ja, also Leute, passt auf euch dieses Jahr auf. 2020 wird ein hartes Jahr. Oder scheiß einfach drauf, ist egal alles. Ja. Aber ihr wählt einen Weg, ihr könnt mit uns gehen. Vielleicht schaffen wir es bis 2021. Aber handelt stets danach, dass Maxim ein Gesetz draus macht. Genau. Und macht es wie die Sonnenuhr, zählt die heiteren Stunden nur. Auch wenn ganz, ganz, ganz wenige sind. Haltet durch. Okay, das müssen wir schneiden. Das ist ja der lameste Satz, den ich je gehört habe in meinem ganzen Leben. Ja, deswegen habe ich ihn ja gebracht. Ah, okay. Ja. Dann lass mal drin. Aber ich meine, meine heiteren Stunden zu zählen, wäre jetzt 0,5. Eine halbe Stunde. Ja. Naja, eine halbe heitere Stunde. Ja, andere Hälfte war nicht so gut. Die halbe Stunde war auch mit dir heute hier im Podcast. Jetzt bin ich wieder oben da. Jetzt geht wieder alles besser. Back in the game, bitch. Back in the game. Also, wir machen jetzt noch eine Stunde. Genau, und wir hören Eminem oder so weiter. Also wir machen noch eine Stunde für uns privat. Ja. Genau. Also wir nehmen jetzt noch unseren privaten Podcast auf, den wir auch nie hochladen. Das ist nämlich immer dann die Folge, die nur wir hören. Die ist eigentlich immer super. Da freue ich mich jetzt drauf. Ja. Wenn wir so langsam besoffen sind. Wir hören uns bestimmt nochmal im Februar, denke ich. Ja, müssen wir. Ja. Müssen wir. Wir holen auf. Unsere Taktung monatlich bleibt auch dieses Jahr bestehen. Also, ich leck euren Augapfel und küss eure Stirn. Tschüsschen. Tschüss, warum auch immer wir Augäpfel lecken sollten.